Zu dieser Zeit, die ich da besungen habe, hatten Hannes und ich jeder ein Dutzend Lieder. Das reichte natürlich nicht, um einen Abend zu bestreiten. Aber clever wie wir sind, haben wir einfach zusammengeschmissen. Und wenn es dann immer noch nicht reichte, dann hatte ich vorsorglich das eine oder andere Lied von Hannes ins Französische übersetzt. Und das haben wir dann nochmal gesungen in der Hoffnung, dass keiner es merkt. Je la croisais dans ma rue et je m'y habituais simplement, comme tout simplement l'on s'habitue aux choses que l'on voit souvent. Il y eut des jours où elle ne vint pas, mais comme je n'étais pas bien curieux, c'était à peine si je m'en rendais compte. Puis un jour je la regardais mieux. Elle m'aperçut et elle rougit un peu. Et moi qui suis pas timide, c'est certain. À cet instant, je ne savais plus quoi faire de mes mains. Habe mich nie nur zum Vergnügen mit Zahlen und Ziffern herumgequält. Doch die Sommersprossen auf ihrer Nase, die hätte ich gern gezählt. Ich sah auch ihren Mund und hoffte auf ihr Lächeln an kommenden Tagen. Ich nahm mir vor, sie nach diesem und jenem und nach ihrem Namen zu fragen. Es ergab sich schon am folgenden Tag, dass ich einen Grund, sie zu sprechen fand. Nur gab sie mir Antwort in einer Sprache, von der ich kein Wort verstand. Ce que j'ai compris, ce fut son sourire. Dans son sourire, l'éclair de ses dents blanches comme de la neige et un petit peu irrégulière. J'ai lu son nom écrit sur sa valise que je lui portais jusqu'à la gare. Puis je suis resté tout seul sur le quai en agitant mon mouchoir. Ihren Namen las ich auf den... Nochmal. Jetzt lass Konstantin pfeifen, machen. Wir setzen dann noch ein, wo Konstantin pfeift noch einmal. Genau. Ja, dann. Und Rainer singt dann nochmal, oder? Dann steigen wir da wieder ein, das muss unbedingt sein. Ihren Namen son nom écrit sur sa valise. Doch, Hannes, das war doch so. Ich hab ja gesagt. Sie wissen, ich hab ja gesagt, die hauen mich raus. Wir haben gesagt, wir hauen dich raus. Aus der Show. Am Koffer, que je für sie zum Bahnhof trug. Dann stand ich allein da, sah sie noch winken, aus dem fahrenden Zug. Et je suis resté tout seul sur le quai, en agitant mon mouchoir.